Erster Mann findet Orte für Silber. Man findet auch Orte für Gold, das man reinigt. Zweiter Mann holt Eisen aus der Erde. Man schmilzt Steine zu Metall. Dritter, die Menschen machen der Dunkelheit ein Ende. Sie suchen Steine tief im Dunkeln. Vierter Mann gräbt tiefe Schächte. Diese sind weit weg von den Menschen. Die Arbeiter hängen dort unten. Fünfter, aus der Erde kommt Brot. Aber tief unten wird die Erde wie mit Feuer bearbeitet. Sechster, in diesen Steinen findet man Saphire. Man findet dort auch kleine Goldstücke. Siebter, der Adler kennt diesen Weg nicht. Auch der Geier sieht ihn nicht. Achter, keine wilden Tiere gehen diesen Weg. Der Löwe läuft dort auch nicht. Neunter Mann legt die Hand an harte Steine. Man gräbt die Berge von unten um. Zehnter Mann schlägt Wege durch die Felsen. Dort sieht man viele wertvolle Dinge. Elfter Mann stoppt das Wasser, damit es nicht fließt. So bringt man Verstecktes ans Licht. Zwölfter, aber wo findet man Weisheit? Wo ist der Ort, wo man Wissen findet? Dreizehnter, kein Mensch kennt den Weg zur Weisheit. Man findet sie nicht bei den Lebenden. Vierzehnter, das Meer sagt, sie ist nicht bei mir. Das tiefe Wasser sagt, ich habe sie nicht. Fünfzehnter, man kann Weisheit nicht mit reinem Gold kaufen. Man kann sie auch nicht mit Silber bezahlen. Sechzehnter, man kann Weisheit nicht mit Gold aus Ophir kaufen. Auch nicht mit teuren Steinen wie Schoam oder Saphir. Siebzehnter, Gold und Glas sind nicht so viel wert wie Weisheit. Man tauscht sie nicht für goldenes Geschirr. Achtzehnter, Korallen und Kristall sind nicht wichtig. Weisheit ist mehr wert als Perlen. Neunzehnter, der Topas aus Äthiopien ist nicht so viel wert wie Weisheit. Man kann sie nicht mit reinem Gold bezahlen. Zwanzigster, woher kommt also die Weisheit? Wo findet man das Wissen? 21. Alle lebenden Menschen sehen sie nicht. Auch die Vögel am Himmel kennen sie nicht. 22. Der Abgrund und der Tod sagen, wir haben nur davon gehört. 23. Gott kennt den Weg zur Weisheit. Er weiß, wo man sie findet. 24. Denn Gott sieht bis ans Ende der Erde. Er sieht alles unter dem Himmel. 25. Gott gab dem Wind seine Stärke. Er gab dem Wasser sein Maß. 26. Er gab dem Regen seine Regeln. Er zeigte dem Wasserstrahl seinen Weg. 27. Dann sah Gott die Weisheit. Er zeigte sie und prüfte sie. 28. Und er sagte zum Menschen, Weisheit ist, den Herrn zu fürchten. Verstand ist, das Böse zu meiden.